Alles kann besser werden. Ich weiß nicht, wie es gehen soll. Alles soll besser werden. Ich weiß nicht, wie es gehen soll. Alles wird besser werden. Ich weiß nicht, wie es gehen soll. Keiner soll sein Leben mehr gefährden. Ich sehe nicht, wie es besser werden kann. Wenn ein Kind hier schon allein für sein Handy durch ein Messer sterben kann. Mach es besser, wer es kann, Mann, ich check es nicht. Die, die dazu in der Lage sind, verstecken sich. Und dem Rest geht's so schlecht, wie das Wetter ist, der Frust wächst. Opfer, du guckst jetzt besser nicht. Armut heißt Kälte und Hunger. Und für viele, die ihren Job aufgeben müssen, geht die Welt damit unter. Wir wollen Mensch sein, viele sind noch Welten darunter. Aber wenn wir helfen, dann geschehen seltene Wunder. Lass uns gehen, wir haben noch viele Schritte zu machen. Mach die ersten beiden, um danach den dritten zu machen. Ich mein es ernst. Alles kann besser werden. Wir holen uns den Himmel auf Erden. Alles soll besser werden. Holen wir uns den Himmel auf Erden. Und alles wird besser werden. Wir holen uns den Himmel auf Erden. Keiner muss sein Leben mehr gefährden. Einer der kostbarsten Schätze auf Erden. Wir träumen auch von Wohlstand und Frieden am Block. Aber die Wahrheit ist, niemand ist zufrieden am Block. Mentalität ist scheiß auf alle, weil es euch nicht interessiert. Im Endeffekt sind hier noch nicht mal Deutsche integriert. Checkt mal, alles kann besser werden. Hätten wir nur etwas mehr an echten Werten. Wir könnten lernen, wie man durch Ergänzung wächst. Und vom Gefühl wäre jeder Tag wie die WM 06. Das Problem liegt im Denken, der Glaube, früher war es besser. Früher war der Führer, Alter, früher war's nicht besser. Deshalb schau nach vorn und lass den alten Scheiß zurück. Wir gehen einen Schritt nach vorn, aber zwei zurück. Bisher ein Schritt nach vorn, aber zwei zurück. Gab heute ein Schritt, zwei Schritt, drei zum Glück, los geht's. Alles kann besser werden. Wir holen uns den Himmel auf Erden. Alles soll besser werden. Holen wir uns den Himmel auf Erden. Und alles wird besser werden. Wir holen uns den Himmel auf Erden. Keiner muss sein Leben mehr gefährden. Einer der kostbarsten Schätze auf Erden. Ich weiß nur, ich will raus aus dieser Scheiße hier. Doch ich weiß nicht, wie das gehen soll. Raus aus diesem Scheißrevier. Doch ich weiß nicht, wie es gehen soll. Man sperrt mich hier in diesem Bezirk, weil ich den Rest der Welt nicht sehen soll. Ich werd aus diesem Knast heraus spazieren, wenn ich weiß, wohin ich gehen soll. Alles kann besser werden. Wir holen uns den Himmel auf Erden. Keiner muss sein Leben mehr gefährden. Einer der kostbarsten Schätze auf Erden. Alles kann besser werden. Wir holen uns den Himmel auf Erden. Und alles soll besser werden. Holen wir uns den Himmel auf Erden. Alles wird besser werden. Wir holen uns den Himmel auf Erden. Keiner muss sein Leben mehr gefährden. Einer der kostbarsten Schätze auf Erden. Vorne, aber zwei zurück. Wir gehen einen Schritt nach vorne, aber zwei zurück. Bisher ein Schritt nach vorne, aber zwei zurück. Ab heute ein Schritt, zwei Schritt, drei zum Glück. Los geht's. Ein Schritt nach vorne.